Abschnitt 2 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Unter Brüdern. Der Flachshändler Karl Nikolaus Falk, Sohn des verstorbenen Flachshändlers, eines der 50 Ältesten der Bürgerschaft und Hauptmanns der Infanterie der Bürgerschaft, des Kirchenrates und Direktionsmitgliedes der Stockholmer Feuerversicherung, Karl Johann Falk, und Bruder des früheren Referendars, jetzigen Schriftstellers Arvid Falk, hatte sein Geschäft oder, wie es seine Unfreunde am liebsten nannten, seinen Laden in der östlichen Langgasse, schräg gegenüber dem Fergengässchen, so dass der junge Mann, der hinter dem Ladentisch heimlich seinen Roman las, wenn er vom Buche aufblickte, ein Stück von einem Dampfer, etwa ein Radgehäuse oder einen Klüverbaum und einen Baumwipfel auf der Schiffsinsel mit einem Fleck Luft darüber sehen konnte. Der Ladendiener, der auf den nicht ungewöhnlichen Namen Andersen hörte, und er hatte hören gelernt, hatte eben, es war früh am Morgen, den Laden geöffnet. Eine Flachsriste, eine Fisch- und eine Aalreuse, ein Bündel Angelruten und einen Fischzaun ungeschlissener Federn hinausgehängt. Darauf hatte er den Laden ausgefegt, Sägespäne auf den Boden gestreut und sich hinterm Ladentisch niedergelassen. Dort hatte er aus einem leeren Lichterkasten eine Art Mausefalle hergerichtet, die er mit einer Hakenstange aufstellte. In die fiel sein Roman augenblicklich, wenn der Prinzipal oder einer von dessen Bekannten eintrat. Kunden schien er nicht zu befürchten, teils weil es früh am Morgen war, teils weil er allzu viel Kunden nicht gewohnt war. Das Geschäft war zu Zeiten des seligen Königs Friedrich gegründet worden. Karl Nikolaus Falk hatte wie alles andere auch diesen Ausdruck von seinem Vater geerbt, der ihn wieder in gerader absteigender Linie von seinem Großvater bekommen hatte. Es hatte geblüht und ein gutes Stück Geld eingebracht, als vor wenigen Jahren das unglückselige Kammersystem kam und allem Handel ein Ende machte, alle Aussichten versperrte, jedes Unternehmen hemmte und die Bürgerschaft mit dem Untergang bedrohte. So sagte Falk selbst, andere aber meinten, das Geschäft werde schlecht geführt. Auch hatte sich unten am Schleusenplatz ein gefährlicher Konkurrent niedergelassen. Falk sprach jedoch nicht unnötig vom Verfall des Geschäftes, und er war klug genug, sowohl Gelegenheit wie Zuhörer zu wählen, wenn er die Seite anschlug. Sprach ein alter Geschäftsfreund in freundlicher Weise seine Verwunderung über den zurückgegangenen Verkehr aus, so erzählte er, er habe sich besonders auf den Großhandel in der Provinz gelegt und benutze den Laden nur als Aushängeschild, und das glaubte man ihm, denn er hatte hinter dem Laden ein kleines Kontor, wo er sich meist aufhielt, wenn er nicht in der Stadt oder auf der Börse war. Äußerten aber seine Bekannten, der Notar und der Magister, dieselbe freundliche Unruhe, das war etwas anderes. Dann waren es die schlechten Zeiten, die von neuem Kammersystem herrührten, das verschuldete dann den Stillstand. Andersson war in seiner Lektüre von einigen Jungen gestört worden, die in der Tür gefragt hatten, was die Angelruten kosteten. Als er dabei auf die Straße guckte, bekam er den jungen Herrn Arvid Falk zu Gesicht. Da er gerade von dem das Buch geliehen hatte, konnte es liegen bleiben, wo es lag. Und in einem vertraulichen Tone und mit einer verständnisvollen Miene begrüßte er seinen früheren Spielkameraden, als dieser in den Laden trat. »Ist er oben?« fragte Falk mit einer gewissen Unruhe. »Er ist gerade beim Kaffee«, antwortete Andersson und zeigte nach der Decke. Indem hörten sie, wie gerade über ihren Köpfen ein Stuhl gerückt wurde. »Jetzt ist er vom Tische aufgestanden, Herr Arvid.« Sie schienen beide dieses Geräusch wie seine Bedeutung zu kennen. Darauf hörten sie ziemlich schwere, knarrende Schritte in allen Richtungen das Zimmer kreuzen, und dumpfes Gemurmel drang durch die Decke zu den lauschenden jungen Leuten hinunter. »War er gestern Abend zu Hause?« fragte Falk. »Nein, er war aus. Mit den Freunden oder den Bekannten?« »Den Bekannten.« »Und ist spät nach Hause gekommen?« »Recht spät.« »Glauben Sie, Andersson, dass er bald herunterkommt?« »Ich möchte wegen meiner Schwägerin nicht gern hinaufgehen.« »Er ist sicher bald hier, das merke ich an den Schritten.« Indem hörten sie, wie oben eine Tür zugeschlagen wurde. Sie wechselten einen bedeutungsvollen Blick. Arvid machte eine Bewegung, als wolle er gehen, ermannte sich aber. Einige Augenblicke später waren Laute aus dem Kontor zu vernehmen. Ein böser Husten erschütterte das kleine Zimmer. Und dann waren die bekannten Schritte zu hören, die sagten: Stampf, Stampf, Stampf, Stampf. Arvid trat hinter den Ladentisch und klopfte an die Tür des Kontors. Herein! Arvid stand vor seinem Bruder. Der sah aus wie ein 40er und er war es auch ungefähr, denn er war 15 Jahre älter als sein Bruder. Und deshalb, aber auch aus anderen Gründen, hatte er sich daran gewöhnt, ihn als einen Knaben zu betrachten, für den er der Vater war. Er hatte blondes Haar, blonden Schnurrbart, blonde Augenbrauen und Wimpern. Er war ziemlich beleibt und darum konnte er so gut mit den Stiefeln knarren, die unter der Last seiner gedrungenen Figur aufschrien. »Du bist es bloß«, fragte er mit einem leisen Anstrich von Wohlwollen und Verachtung. Zwei Gefühlen, die bei ihm unzertrennlich waren. Denn er war nicht böse auf die, die in irgendeiner Beziehung unter ihm standen, sondern er verachtete sie. Aber er sah jetzt auch aus, als habe er eine Enttäuschung erlebt, denn er hatte ein dankbareres Objekt für seinen Ausbruch erwartet. Der Bruder war eine bescheidene und schüchterne Natur, die niemals ohne Not Widerstand leistete. »Ich störe dich doch nicht, Bruder Karl«, fragte Arvid, der an der Tür stehen geblieben war. Diese demütige Frage hatte die Wirkung, dass der Bruder beschloss, sein Wohlwollen zu zeigen. Er nahm selbst eine Zigarre aus seinem großen, gestickten Lederetui und bot dann seinem Bruder aus einer Kiste an, die ihren Platz in der Nähe des Kamins bekommen hatte, weil die Zigarren, Besuchszigarren, wie er sie ganz offen nannte, und er war eine offene Natur, einen Schiffbruch erlebt hatten, was sie sehr interessant machte, wenn auch nicht besser, und eine Strandauktion, was sie sehr billig machte. »Na, was hast du vorzubringen?«, fragte Karl Nikolaus, indem er seine Zigarre anzündete und dann das abgebrannte Streichholz in die Tasche steckte. Aus Zerstreutheit, denn er konnte die Gedanken nur noch an einer Stelle zusammenhalten, innerhalb eines Kreises, der nicht sehr groß war. Sein Schneider hätte in Zollen sagen können, wie groß, wenn er seinem Leibe Maß nahm. »Ich dachte, über unsere Geschäfte zu sprechen«, antwortete Arvid und befingerte seine nicht angesteckte Zigarre. »Setz dich«, kommandierte der Bruder. Es war immer seine Gewohnheit, die Leute sich setzen zu lassen, wenn er sie vornehmen wollte. Denn er hatte sie dann unter sich und konnte sie leichter zermalmen, wenn's nötig war. »Unsere Geschäfte? Haben wir Geschäfte miteinander?«, fing er an. »Ich weiß nichts davon. Hast du etwa Geschäfte? Du?« »Ich meinte nur, dass ich wissen möchte, ob ich noch was zu bekommen habe.« »Was sollte das sein, wenn ich fragen darf? Sollte es vielleicht Geld sein? Was?«, scherzte Karl Nikolaus und ließ dem Bruder den Duft der feinen Zigarre genießen. Da er keine Antwort erhielt, die er auch nicht haben wollte, musste er selbst sprechen. »Zu bekommen? Hast du nicht alles bekommen, was du haben solltest? Hast du nicht selbst die Rechnung für das Vormundschaftsamt quittiert? Habe ich dich nicht seitdem ernährt und gekleidet, will sagen dir Vorschuss gegeben, den du einmal zurückzahlen musst, wenn du kannst, wie dein eigener Wille war? Ich habe es aufgeschrieben, um es an dem Tag zu haben, an dem du dein Brot selbst verdienen kannst. Und das hast du noch nicht getan. Das will ich eben jetzt tun und darum bin ich hergekommen, um Klarheit zu haben, ob ich noch was zu erwarten habe oder ob ich was schuldig bin.« Der Bruder warf einen durchdringenden Blick auf sein Opfer, um zu erforschen, ob er einen Hintergedanken habe. Darauf begann er mit seinen knarrenden Stiefeln den Fußboden zu stampfen, auf einer Diagonale zwischen Spucknapf und Schirmständer. Die Berlocken an der Uhrkette klingelten, als warnten sie die Leute, dem Manne in den Weg zu kommen. Der Tabaksrauch stieg empor und legte sich in langen, drohenden Wolken, die Gewitter zu verkünden schienen zwischen Kachelofen und Tür. Er ging heftig, den Kopf gebeugt, die Schultern gekrümmt, als ob er eine Rolle überlese. Als er glaubte, sie zu können, blieb er vorm Bruder stehen und sah ihm ins Auge mit einem langen, seegrünen, falschen Blick, der wie Vertrauen und Schmerz aussehen sollte, und mit einer Stimme, die so klingen sollte, als käme sie aus der Familiengruft auf dem Klarakirchhof, sagte er: »Du bist nicht ehrlich, Arvid, du bist nicht ehrlich.« Welcher Zuhörer, Anderson ausgenommen, der hinter der Ladentür stand und lauschte, wäre von diesen Worten nicht gerührt worden, die mit dem tiefsten brüderlichen Schmerze vom Bruder zu Bruder gesprochen wurden. Arvid selbst, der von Kindheit auf daran gewöhnt war, zu glauben, alle anderen Menschen seien vortrefflich und nur er selber schlecht, überlegte wirklich einen Augenblick, ob er ehrlich sei oder nicht. Und da seine Erziehung durch zweckdienliche Mittel ihm ein höchst empfindliches Gewissen verschafft hatte, fand er, dass er nicht ganz ehrlich oder wenigstens nicht ganz offen gewesen, als er eben an seinen Bruder nicht ganz aufrichtig die Frage stellte, ob er ein Schurke sei. »Ich bin zu der Ansicht gekommen«, sagte er, »dass du mich um einen Teil meines Erbes betrogen hast. Ich habe ausgerechnet, dass du deine schlechte Kost und deine abgelegten Kleider zu teuer berechnet hast. Ich weiß, dass mein Vermögen bei meinen schrecklichen Studien nicht draufgegangen ist, und ich glaube, dass du mir eine recht große Summe schuldest. Ich gebrauche sie jetzt und ersuche, sie mir auszuzahlen.« Ein Lächeln erleuchtete das blonde Antlitz des Bruders, und mit einer Miene, so ruhig und mit einer Gebärde so sicher, als habe er sie jahrelang eingeübt, um jeden Augenblick auftreten zu können, sobald das Stichwort kam, steckte er die Hand in die Hosentasche, schüttelte das Schlüsselbund, ehe er es herausnahm, ließ es in der Luft eine Wolte machen und trat andächtig an den Kassenschrank. Er öffnete ihn schneller, als seine Absicht war und die Heiligkeit des Ortes es vielleicht zuließ, nahm ein Papier heraus, das auch bereit gelegen und aufs Stichwort gewartet hatte, und reichte es dem Bruder. »Hast du das geschrieben? Antworte, hast du das geschrieben?« »Ja.« Arvid erhob sich, um zu gehen. »Nein, setz dich, setz dich!« Wenn ein Hund zugegen gewesen wäre, würde er sich sofort gesetzt haben. »Was steht hier? Lies!« »Ich, Arvid Falk, anerkenne und bezeuge, dass ich von meinem Bruder Karl Nikolaus Falk, der zu meinem Vormund ernannt wurde, mein Erbteil vollständig erhalten habe, in Betrage von« und so weiter. Er schämte sich, die Summe zu nennen. »Du hast also eine Sache anerkannt und bezeugt, an die du nicht geglaubt hast.« »Ist das ehrlich?« frage ich. »Nein«, antworte auf meine Frage. »Ist das ehrlich?« »Nein.« »Ergo, hast du ein falsches Zeugnis abgelegt, du bist also ein Schurke. Ja, das bist du. Habe ich nicht recht?« Die Szene war zu dankbar und der Triumph zu groß, um ohne Publikum genossen werden zu können. Der unschuldige Angeklagte musste Zeugen haben. Er schlug die Tür zum Laden auf. »Anderson«, rief er, »antworte mir auf eins. Aber hör genau zu, wenn ich ein falsches Zeugnis ausstelle, bin ich ein Schurke oder bin ich kein Schurke?« »Der Herr Prinzipal ist natürlich ein Schurke«, antwortet Andersen ohne Bedenken und mit Wärme. »Hast du gehört, er sagt, ich bin ein Schurke, wenn ich eine falsche Quittung unterschreibe?« »Was habe ich eben gesagt? Du bist nicht ehrlich, Arvid, du bist nicht ehrlich.« »Das habe ich auch immer von dir gesagt. Gutmütige Menschen sind sehr oft Schurken. Du bist immer gutmütig und nachgiebig gewesen, aber ich habe gesehen, dass du dich im Geheimen mit anderen Gedanken trägst. Du bist ein Schurke. Das hat auch dein Vater gesagt.« Ich sage gesagt, denn er sagte immer, was er dachte, und war ein rechtschaffener Mann, Arvid, und das bist du nicht. Und sei überzeugt, lebte er noch. Mit Schmerz und Gram hätte er gesagt, du bist nicht ehrlich, Arvid, du bist nicht ehrlich. Er nahm wieder einige Diagonalen, und es klang, als applaudiere er seiner Szene mit den Füßen. Und er klingelte mit dem Schlüsselbund, als gebe er das Signal zum Aufziehen des Vorhangs. Die Schlussreplik war so abgerundet gewesen, dass jeder Zusatz das Ganze verdorben hätte. Trotz der schweren Beschuldigung, die er tatsächlich seit mehreren Jahren erwartet, denn er hatte immer geglaubt, der Bruder habe ein falsches Herz, war er sehr zufrieden, dass es vorüber war. Und so glücklich vorüber und so gut und so sinnreich vorüber, dass er sich fast fröhlich und sogar etwas dankbar fühlte. Außerdem hatte er ja eine so gute Gelegenheit gehabt, seinen Zorn an jemandem auszulassen, zu dem er oben in der Familie gereizt worden. Den an Andersen auszulassen, hat im Laufe der Jahre seinen Reiz verloren. Ihn aber an seiner Frau auszulassen, dazu hatte er die Lust verloren. Arvid war verstummt. Er war eine Natur, welche die Erziehung so eingeschüchtert hatte, dass er immer glaubte, Unrecht zu tun. Er hatte seit seiner Kindheit diese schrecklichen großen Worte, rechtschaffen, ehrlich, aufrichtig, wahr, täglich und stündlich aussprechen hören. so daß sie wie ein Richter vor ihm standen, der immer zu ihm sagte: Schuldig. Er glaubte eine Sekunde, er habe sich in seinen Berechnungen getäuscht. Der Bruder sei unschuldig und er selbst wirklich ein Schurke. Aber im nächsten Augenblick sah er im Bruder einen Betrüger, der ihn mit einem simplen Advokatenkniff geblendet hatte, und er wollte fliehen, um nicht in Streit zu geraten, fliehen, ohne ihm sein Anliegen Nummer zwei zu sagen, dass er nämlich im Begriffe sei, umzusatteln. Die Pause wurde länger als beabsichtigt war. Karl Nikolaus hatte also Zeit, seine Triumphe im Gedächtnis durchzugehen. Jenes Wörtchen Schurke tat der Zunge so gut. Es tat ebenso gut, als ob er gesagt hätte: Hinaus. Und das Öffnen der Tür und Andersons Antwort und das Erscheinen des Papiers, alles war so gut gegangen. Das Schlüsselbund hatte er nicht auf dem Nachttisch vergessen. Das Schloss hatte sich ohne Schwierigkeit öffnen lassen. Der Beweis war bindend wie ein Garn gewesen. Die Schlussfolgerung war die Laufangel gewesen, die den Hecht in ihrer Schlinge gefangen hatte. Er hatte seine gute Laune wiedergefunden, er hatte vergeben, nein, er hatte vergessen, alles vergessen, und als er den Kassenschrank zuschlug, da verschloss er die unangenehme Geschichte für immer. Aber er wollte sich nicht so vom Bruder trennen, er hatte ein Bedürfnis, von etwas anderem mit ihm zu sprechen, einige Schaufeln Geschwätz über den unangenehmen Stoff zu werfen, den Bruder unter alltäglichen Verhältnissen zu sehen, ihn zum Beispiel an einem Tische sitzen zu sehen. Warum nicht auch essend und trinkend? Die Menschen sahen immer vergnügt und zufrieden aus, wenn sie aßen und tranken. Und er wollte ihn vergnügt und zufrieden sehen. Er wollte sein Gesicht ruhig und seine Stimme nicht mehr zittern sehen. Und er blieb dabei stehen, dass er ihm zum Frühstück einladen wollte. Die Schwierigkeit war nur die, einen Übergang zu finden, einen passenden Landungssteg, um über den Abgrund hinauszuholen. Er suchte in seinem Kopfe, aber fand nichts. Er suchte in seinen Taschen und er fand das Streichholz. »Zum Teufel, du hast ja deine Zigarre nicht angesteckt, alter Junge«, sagte er mit wirklich nicht geheuchelter Wärme. Aber der alte Junge hatte seine Zigarre während des Gespräches zerkrümelt, so dass sie nicht mehr brennen konnte. »Sieh, hier hast du eine neue.« Er zog sein großes Lederetui. »Sieh, hier, nimm, das sind gute Zigarren.« Der Bruder, der unglücklich genug war, niemanden verletzen zu können, nahm die Einladung dankbar, wie eine zur Versöhnung dargebotene Hand an. »So, alter Junge«, fuhr Karl Nikolaus fort und schlug einen angenehmen Gesellschaftston an, auf den er sich so gut verstand. »Komm, wir gehen in die nächste Weinstube und frühstücken, komm!« Arvid, der Freundlichkeit nicht gewohnt war, wurde so gerührt, dass er dem Bruder hastig die Hand drückte und hinauseilte, durch den Laden hinaus, ohne Andersson zu grüßen, und auf die Straße. Der Bruder war betreten, das konnte er nicht verstehen. Was sollte das bedeuten? Davonlaufen, wo er zum Frühstück geladen war, davonlaufen, wo er doch nicht böse war, davonlaufen, das würde ein Hund nicht getan haben, wenn man ihm ein Stück Fleisch hingeworfen hätte. »Er ist so sonderbar«, murmelte er und stampfte den Boden. Darauf trat er an sein Pult, schraubte den Stuhl so hoch, wie er ging, und kletterte hinauf. Von diesem erhöhten Platze pflegte er Menschen und Verhältnisse von einem höheren Gesichtspunkte aus zu betrachten, und er pflegte sie klein zu finden, doch nicht so klein, dass sie nicht für seine Zwecke zu gebrauchen waren. Ende von Abschnitt 2.